Kapitel 3. Das Geschäftsmodell der Signa, womit der Jungstar Investoren ködert. Es dauerte ein paar Jahre, bis die europäische Wirtschaft die Finanzkrise 2008-2009 verdaut hatte. Aber langsam ging es wieder aufwärts. Die Zentralbanken stützten weltweit mit Billionen Summen die Banken und hochverschuldete Staaten wie Griechenland oder Italien. Und, anders als von vielen Ökonomen prognostiziert, löst das Drucken des Geldes keine Inflation aus. Im Gegenteil, jahrelang schrammt die Inflation rund um die Nulllinie und die Zentralbanken senkten die Leitzinsen immer weiter, um die Unternehmen zum Investieren zu verleiten und die Schulden der Staaten erträglich zu gestalten. Die Geldpolitik, die in Europa vom Präsidenten der Europäischen Zentralbank EZB Mario Draghi geprägt wird, funktioniert tatsächlich. Das Bruttoinlandsprodukt wächst, die Arbeitslosigkeit geht zurück, doch die Nullzinspolitik hat auch einen unangenehmen Nebeneffekt. Sparen lohnt sich nicht mehr. Die Banken können keine Zinsen zahlen, weil sie selbst keine bekommen von den Zentralbanken. Der Sparer ist also der Dumme. Das gilt für den durchschnittlichen Arbeitnehmer genauso wie für Milliardäre und große Versicherer oder Pensionskassen. Wer 2015 eine Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland mit einer 10-jährigen Laufzeit kauft, erhält jährlich einen halben Prozentpunkt Rendite. Das reicht nicht annähernd, um genug Geld für Versicherte zu erwirtschaften oder die Vorgaben der Family Offices der Reichen zu erfüllen. Aber es gibt ja Alternativen. Der Aktienmarkt steht allen offen und erlebt einen Aufschwung. Große Investoren schießen zunehmend Geld in Unternehmen, häufig auch über Private-Equity-Gesellschaften wie KKR aus den USA oder EQT aus Schweden, die ihre goldene Zeit erleben. Jahr für Jahr erwirtschaften sie mit dem Kauf und der Sanierung von Unternehmen und dem anschließenden Weiterverkauf hohe Gewinne. Nicht selten werden Renditen aufs eingesetzte Kapital von mehr als 10% erwirtschaftet. Dass der frühere SPD-Chef Franz Müntefering einst die Private-Equity-Unternehmen als Heuschrecken beschimpft hat, interessiert niemanden mehr. Vor allem aber fließen weltweit Billionen und Aberbillionen ins Immobiliengeschäft, das nun als sichere Bank gilt. Dass die leichtfertige Kreditvergabe der Banken an Hauskäufer, das anschließende Verpacken der Kredite in und deren Weiterverkauf an andere Investoren die Finanzkrise 2008-2009 ausgelöst hatte, gerät in Vergessenheit. Alle vertrauen auf Beton. Neue, eigentlich gut gemeinte Anlagevorschriften der Aufsichtsbehörden für Versicherer wie die Allianz führen sogar dazu, dass diese sich stärker dem Immobiliengeschäft zuwenden. Immobilienunternehmen erleben weltweit einen nie gekannten Aufschwung, denn sie können sich hoch verschulden, fast ohne Zinsen zahlen zu müssen. Und ihnen fließt Eigenkapital reicher Geldgeber zu wie nie zuvor. Das gilt für Immobilienunternehmen von China bis Deutschland. Hierzulande gelingt es selbst lange mediokren Unternehmen wie Vonovia, die vor allem anspruchslose Wohnblocks besitzen, mit einer Kette von Übernahmen plötzlich zur Größe im DAX 30 zu werden, dem obersten Börsensegment. Einer der Aufsteiger dieser Jahre ist auch die Bielefelder Firma Goldbeck, die Industriehallen oder Parkhäuser schlüsselfertig und rationell baut. Jan-Hendrik Goldberg, einer der Geschäftsführer und ein klarsichtiger Unternehmer, sagt Ende der 2010er Jahre am Rande einer Preisverleihung: Wer in diesen Zeiten in der Immobilienbranche kein Geld verdiene, der habe es auch nicht verdient. Gleichzeitig warnt er, man müsse sich darauf vorbereiten, dass die Umstände nicht dauerhaft so günstig bleiben würden. Daran aber denkt in diesen Zeiten kaum jemand. Und Benko schon gar nicht. Die Betonhaus, die zunehmend neue Spieler auf den Markt lockt und auch Bauunternehmen und Handwerker reich macht, ist umso lukrativer, wenn die Unternehmen auch neue Ideen haben. Goldbeck arbeitet geschickt und innovativ mit Fertigteilen und erstellt so kostengünstig Gewerbehallen und Parkhäuser. René Benko ist am anderen Ende des Spektrums erfolgreich und auch er hat ein gutes Konzept. Die Signa investiert vor allem in sehr guten Lagen. Benko spricht werbegerecht von unwiederbringlichen Lagen. Sie beschäftigt erstklassige Architekten und sie verändert die Nutzung der Gebäude, sodass sich deutlich höhere Mieten erzielen lassen. Ein erstes Beispiel dafür ist das Kaufhaus Tirol in Innsbruck, sein Gesellenstück, wie er es nennt. Das Beispiel allerdings, mit dem Benko bei seinen Investoren in den 2010er Jahren hausieren geht, ist vor allem das Goldene Quartier in Wien. Das Areal im ersten Bezirk liegt nicht weit vom Stephansdom und Hofburg entfernt. 2007 kaufte die Siegner die Gebäude, renovierte sie aufwendig und peppte sie so auch bilanziell auf. Heute finden sich Flagship-Stores von Louis Vuitton oder Armani im Erdgeschoss. Teure Anwaltskanzleien mieten darüber ihre Büros und in den Etagen ganz oben haben sich sehr reiche Leute eingemietet. Einzelne Wohnungen kosten bis zu 10 Millionen Euro. Dafür bekommt man um die 350 Quadratmeter und einen Lift, der den Eigentümer und seine Gäste direkt vom Parkhaus in die Wohnung bringt. Das Ganze kostet um die 30.000 Euro pro Quadratmeter. Benko erzielt damit die höchsten Preise überhaupt in Wien. Gleich daneben liegt Benkos Hotel, das Park Hyatt, das früher die österreichische Länderbank beherbergte und nun Zimmer für einen Preis zwischen 500 und 1.000 Euro die Nacht vermietet. So ergab sich, nicht nur auf dem Papier, eine erhebliche Wertsteigerung innerhalb weniger Jahre. Das sind Erfolgsgeschichten, die Investoren gerne hören. Roland Berger, der sein Büro an der Münchner Top-Adresse Maximilianstraße hat und die Preise in solchen Lagen kennt, sagt: Als ich Benko die ersten Male traf, waren wir relativ schnell beim Geschäftlichen. Die Baugeschichte klang gut. Erst das Kaufhaus Tirol, dann das Goldene Quartier, wo echte Werte geschaffen wurden. Auch die Finanzierung erschien mir marktüblich, falls die Zahlen der tatsächlichen Finanzierung entsprachen. 50% Bankschulden, 20-30% Mezzanine und 20-30% Eigenkapital. Mezzanine bedeutet Zwischengeschoss, ist ein Begriff aus der Architektur und umfasst Finanzierungsformen, die irgendwo zwischen Eigen- und Fremdkapital angesiedelt sind. So vergeben Versicherungen Mezzanine, die höher verzinst sind als erstrangige Hypothekendarlehen, aber den Nachteil mit sich bringen, dass sie im Falle einer Insolvenz erst nachrangig bedient werden. Gerade in der Immobilienbranche sind Mezzanine gerne gesehen, denn man kann sie in der Bilanz als Eigenkapital ausweisen, obwohl sie zurückgezahlt werden müssen.